Schritt B, B2, B3. Hallo und herzlich willkommen zu Ausbildung und Karriere. Am Mikrofon heute Sabine Thomas. Wir starten wie jeden Montag mit unserer Express-Umfrage. Heute zum Thema: Wie wichtig sind Noten? Rufen Sie an unter 33 16 70 und sagen Sie uns Ihre Meinung. So, und da haben wir schon unseren ersten Anrufer. Hallo, Sabine Thomas hier. Mit wem spreche ich? Ja, hallo, hier ist Jakob. Hallo Jakob, du bist noch Schüler? Ja. Was sagst du, sind Noten wichtig oder nicht? Ich finde, dass die Noten in der Schule nicht wichtig sind. Wir lernen nur noch, weil wir gute Noten brauchen. Wir lernen nicht, weil wir Mathe oder Deutsch interessant finden. Das macht keinen Spaß. Okay, danke Jakob. Du bist also gegen Noten. Jetzt hören wir gleich mal, was unser nächster Anrufer dazu sagt. Hallo, mit wem spreche ich? Mein Name ist Olaf Meinhardt. Ich bin Lehrer in Oldenburg. Was sagen Sie als Lehrer dazu? Sind Noten wichtig? Ich finde Noten sehr wichtig. Wenn es keine Noten gibt, dann lernen die meisten Schüler gar nichts mehr. Da bin ich sicher. Danke für Ihren Anruf. So, und wen habe ich jetzt in der Leitung? Helmut Koch hier. Ich meine, dass Noten wirklich nicht so wichtig sind. Man kann schlechte Noten in der Schule haben und später aber Karriere machen. Ich selbst zum Beispiel. Ich hatte in der Schule oft Probleme und bin zweimal sitzen geblieben. Und heute bin ich Professor. Vielen Dank, Herr Koch. Ich danke Ihnen allen für Ihre Anrufe und nun geht es weiter.